Wir kommen jetzt zu der Frage, warum gibt es eigentlich trotzdem keine feministische Bewegung? Und um diese Frage näher zu behandeln, wollen wir euch jetzt ein knapp 9-minütiges Video zeigen, das einen Ausschnitt zeigt aus einer Fernsehsendung bei Kerner, Johannes B. Kerner, bei dem Alice Schwarzer und Verona Poth, also damals Verona Feldbusch, sich 2001 zu einem Streitgespräch getroffen haben. Verona Feldbusch, ob nun Verona oder Verona Feldbusch, ist eine Ohrfeige für jede Frau. Wie doof müssen Männer sein, dass sie auf sowas abfallen? Nein, richtig. Ich gehöre zu einer Generation von Frauen, in der einfach sehr viele gesagt haben, wir möchten jetzt nicht mehr blöd spielen, wenn wir klug sind. Und wenn wir einen hübschen Körper haben, Sie haben, glaube ich, gerade in der Bild-Zeitung heute gesagt, ich finde das sehr gut, wenn ich Buddy genannt werde und Frau Schwarzer Brain. So hat uns eine Zeitung genannt, Brain und Buddy trifft sich. Das habe ich aber so nicht gesagt. Ja. Ja, ich wusste gar nicht, dass Sie so einen perfekten Body haben. Ja, das wollte ich gerade sagen. Und ich habe darauf gesagt, das finde ich gar nicht gut, weil ich vermute, Sie haben auch einen Kopf. Und ich glaube, ich habe auch einen Körper. Also Sie wollen sich das also anziehen. Sie sind der tolle Body und ich bin der Kopf und habe keinen Body. Nee, das verstehen Sie nicht. Ich kann es ja noch mal langsam sagen. Erklären Sie das mal. Wenn ich das mit dem Body auf Sie bezogen habe, dann bin ich doch glatt davon ausgegangen, dass Brain sich auf mich bezog. Und da ich auch ein bisschen Englisch kann, habe ich doch gewusst, was das aussagen soll. Und da kann nicht einfach eine Frau daherkommen. So sehe ich sie, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, und sich immer über den Dingen stellen. Aber ich möchte nicht über den Menschen stehen und sagen, ich bin ein Vorbild, ich habe alles toll gemacht. Das Leben ist sehr schwer, aber jeder hat eine Meinung. Ich kann es sagen, weil wenn Sie für sich sprechen, ist okay. Aber es macht wenig Sinn, dass Sie mir Dinge unterstellen, die mir völlig fern sind. Ich stehe sicherlich nicht über den Dingen, ganz im Gegenteil. Aber Sie sagen immer, die Frau muss sich verändern, die Frau ist zu blöd zu verstehen, dass die Zeiten sich geändert haben. Verona, das sind einfach wahnsinnig gestrige Klischees. Lassen Sie uns doch jetzt als moderne Frauen von heute miteinander reden. Nein, ich sage den Frauen gar nichts. Also, das finde ich aber nicht. Sie sagen ja den ganzen Tag was und immer nur geht es an Frauen. Verändert euch, kämpft, kriegt den Mann, geht vorwärts, lasst euch nicht den Job nehmen. Ich glaube, Verona, was das Mundwerk angeht, stehen wir uns in Flottheit in nichts nach. Also, wenn Sie mich ganz kurz antworten lassen. Das ist aber sehr lassen. Optimistisch von Ihnen. Na gut, ich lasse Sie gerne ausreden. Mein Body, den habe ich den ganzen Tag bei mir, das lässt sich nun mal nicht ändern. Und ich interessiere mich sehr für Mode, ich bin sehr figurbetont gekleidet, weil ich auch gerne so durch die Welt gehe. Also die Kleidung sagt ja eine Menge aus. Und ich finde, dagegen wie Sie sich kleiden, sagen, ist absolut legitim und sich dagegen da drinnen wohlfühlen. Ja. Und ich fühle mich halt in meiner Kleidung wohl. Ja. Nur, man sollte nicht allgemein sagen, High Heels zu Deutsch Pumps ist eine Sache, die ist so weiblich, da kann man nicht mit festen Füßen über den Boden gehen, das war meine Aussage von Ihnen, sondern flaches Schuhwerk, das zeigt von einer Frau, die selbstbewusst mit beiden Beinen auf dem Boden steht, also ob Pumps oder nicht, muss trotzdem auf dem Boden stehen. Also das ist manchmal auch gar nicht so einfach. Frau Schwarzer. Ja, Frau Bessisch, ich finde einfach diese Ansammlung von Klischees etwas entwaffnend. Wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir uns ein bisschen ansehen und ernsthaft unterhalten oder ob wir auf das Niveau gehen, das kann ich auch. Ich kann ja nicht anders. Sie können das wahrscheinlich variieren. Ich habe der Einfachheit halber ein paar Fragen vorbereitet. Ja, das ist schön. Das kann man bestimmt nicht stellen. Ich finde gut, dass Sie offensichtlich, Verona, aus der Art, wie Sie sind, sozusagen etwas machen. Ja, Sie sagen, das bin ich. Und was ich ein Problem finde, ist, dass Sie, und das verschärft sich übrigens, dass Sie in Ihrer öffentlichen Darstellung, in Ihren Auftritten, in der Werbung, in der Sie sind, doch die verfügbare Frau spielen. Wenn ich Sie jetzt sehe mit einer Kamera und Sie halten sich die so zwischen dem Busen und da steht dann, was Verona anfasst, wird groß. So. Dann muss ich sagen, das fängt doch an abzurutschen. Natürlich verdienen Sie sowas mit sowas mehr als eine Frau, die es tut in St. Pauli. Aber es ist, das ist eine eindeutige Anspielung. Darüber müssen wir einfach mal reden. Darum geht es, dass Sie sozusagen für eine hohe Gage, und zu der gratuliere ich Ihnen, die sei Ihnen wirklich uneingeschränkt gegönnt, die verfügbare Frau spielen und darstellen. Also auch wieder diese Sache. Wissen Sie, wenn ich das so sehe, dann liegen Sie auf dem Boden, ist im Abendkleid und daneben steht so eine kleine Kamera und das ist so 50, das ist so dermaßen gestrig. Ich dachte, das wäre vorbei. Ich dachte, Sie sind jetzt moderne junge Frau und die ist da und die hat einen Körper, ja, und meinetwegen auch Pumps und einen Kopf und die geht in die Welt und macht nicht wieder diesen hier, ja, wie so ein Hering, so, also komisch. Also, das liegt ja an ihrer, sag ich mal, ein anderes Wort für schmutzig, aufregenden Fantasie, dass Sie sagen, dass Frauen in St. Pauli Geld damit verdienen, wenn sie was zwischen ihren Busen legen. Also Sie haben da ja irgendwelche... Ich kenne das Leben, also ich meine... Ja, ja, das glaube ich Ihnen ohne weiteres. Und ich möchte auch gar nicht wissen, was da schon alles lag. Ja, ich kenne das Leben. Nein, ich denke, das ist auch... Es ist eine Kamera und die Kamera kommt groß heraus. Ja, und was Verona anfasst, wird groß. Also jetzt wollen wir nicht die Unschuld vom Lande beide nicht spielen. Also wir sind beide erwachsene Frauen. Immerhin. Wissen Sie, ich glaube, das Problem ist weniger scharf für mich. Das Problem ist für junge Frauen. Ja, Sie sprechen immer für alle Frauen, aber Sie müssen einfach mal einsehen. Ich spreche gar nicht für Sie, spreche ich gar nicht. Nicht für mich. Sie sind zwei verschiedene Frauen. Ich habe gesagt, Sie sprechen immer für alle Frauen. Das Problem ist, dass junge Frauen, das Problem ist, dass die Frau, wissen Sie, Sie sind eine einzelne Person mit Ihren eigenen Gedanken. Aber ein bisschen, Sie können gar nicht für alle sprechen. Ein bisschen kann man schon mal über seine Haut. Nee, kann man nicht. Ein bisschen. Ein bisschen. Nein, Sie vertreten lediglich nur Ihre Meinung. Über seine Haut rausgucken und auch ein bisschen wissen, was in der Welt los ist. Ja, man kann auch ein bisschen Haut zeigen und trotzdem gucken. Ja, ich sage Ihnen mal eine Zahl, die sehr ernst zu nehmen ist. Ganz seriöse Untersuchungen haben gezeigt, ganz aktuelle Untersuchungen, dass 3 von 4 jungen Frauen heute in Deutschland, die zwischen 14 und 19 sind, unsicher sind mit ihrem Aussehen und dass sie sich hässlich finden. Und dann sollen sie sich dann umhängen wie Sie und dann ist alles in Ordnung. Geht ja auch nicht. Das ist ja auch keine Lösung. Liebe Frau Feldbusch, das ist Ihr Niveau, aber ich würde uns für den Rest der Sendung wünschen, dass wir darauf nicht bleiben. Sie selber geben sich auf Ihre Art und Weise auch Mühe. Warum tragen Sie einen Lippenstift, Wimperntusche? Nein, warum? Es geht um was anderes. Achso, das ist einfach so gewachsen. Es geht um was anderes. Nee, Sie geben es sich doch auch Mühe. Natürlich. Dann müssen Sie herkommen und sagen, der liebe Gott hat mich so geschaffen und dann müssen Sie sich hinsetzen. Hören Sie, Verona. Verona, wir lassen mal. Kerner. Gestatten Sie mir einfach nur... Da hat so viele schöne Phrasen. Bitte, ich möchte eine Sekunde mit Ihnen darüber reden können. Es geht darum, ob man bei seiner Selbstdarstellung sich als Objekt anbietet oder ob man eine Würde hat. Ob man Das liegt im Auge des Betrachters. Wenn der Herr Kerner, Sie sehen uns ja jetzt beide, das ist doch Ihre persönliche Entscheidung, ob Sie jetzt denken, Frau Schwarzer gefällt mir mehr oder Frau Feldbusch. Wir werden Sie jetzt nicht fragen, ob Sie diese Mode schöner finden oder die. Und dann kommt jemand anders und entscheidet sich ganz anders. Sie repräsentieren sich tagtäglich so, wie Sie sich gefallen, wie Sie sich wohlfühlen. Und das ist auch gut so. Ich habe Sie ja nie kritisiert. Sie sind ja aufgetreten und haben gesagt, Verona Feldbusch oder nur Feldbusch, wie Sie auch wollen, ist eine Ohrfeige für die Frau. Ich muss noch eine Sache dazu sagen. Ja. Genau. Und jetzt, kommt's ja. Aber ich hab's ja wörtlich hier. Und was ist eine Ohrfeige? Eine Ohrfeige ist definitiv eine Äußerung, die aussagt, schmerzhaft, unangenehm. Und man muss sich dagegen wehren oder verteidigen. Ich habe kein Problem mit Männern. Ja, können Sie mir auch nicht reinreden. Ja, ich möchte Ihnen auch kein Problem anreden, gar nicht. Ich möchte sagen, ich nehme Männer ernst. Ich möchte Vielleicht zu ernst. Ja, das kann sein. Ich möchte Männer nicht mehr behandeln. Für mich sind Männer keine Marionetten, die man auf Weibchenart mal von hinten und mal zwinkert und schon gut Schätzchen und ich mach das schon. Ja, er redet immer so. Das kennt man ja. Diese Frauengespräche kennt man ja seit Jahrzehnten. Ja, aber um Gottes Willen, was tue ich denn? Was ist an mir unemanzipiert? Das Frauenbild, das Sie darstellen. Das Frauenbild, das Sie darstellen. Das auf der Werbung ist. Sie spielen das Weibchen. Ich bin doch ein Weibchen. Wenn man diese Hose sieht, das bin ich. Und wenn man das sieht, das bin ich. Morgens, abends, mittags. Ja, sieht doch nicht aus. Und die Haare sind auch echt, also das bin ich. Ja, damit fängt der Tag an. Ja, wo ist dann das Problem? Stehe ich auf. Und meine Stimme ist meine Stimme. Ich nehme den Hörer, rufe Freunde an, ich nehme den Hörer, rufe meine Eltern an. Ja, dann mache ich mir Gedanken über den Tag. Dann sage ich, oh, heute Abend ist Johannes B. Kerner, mal sehen, was die Zeitung schreiben. Dann lese ich mir das durch und sage, das wird witzig. Dann komme ich hierher, setze mich oben hin, mein Manager ist da, der Michael ist da, der mich begleitet. Das ist doch wunderbar. Ja, dann komme ich in die Maske wie jeder normale Mensch, selbst wie Herr Kerner. Ich muss Ihnen ehrlich und dann komme ich auf Sendung. Wo ist das große Geheimnis an mir? Ich muss zusammen. Verona Feldbusch surft auf den Möglichkeiten, die die Frauenbewegung ihr eröffnet hat und hält es nicht für nötig, inhaltlich das Erreichte hochzuhalten. Sie macht sich subjektiv vollkommen selbstbestimmt zum Objekt und findet sich dabei emanzipiert, ist sie in ihrem Tun ja auch. Sie stellt sich vollkommen selbstbewusst als Körper dar. Eine Meta-Auseinandersetzung über Verhältnisse hält sie nicht für nötig. Alice Schwarzer hat ihrem Gegenüber kaum etwas entgegenzusetzen. politisch selbst aus der 68er-Bewegung in Frankreich und Deutschland hervorgegangen, kämpfte Schwarzer in den 70ern um reproduktive Rechte und das Recht auf Abtreibung, setzte sich für die Möglichkeit ein, dass Frauen arbeiten können und wandte sich gegen Zwangsheterosexualität. Als Chefredakteurin der feministischen Zeitschrift Emma machte sie die Entwicklung der Frauenbewegung in den vergangenen Jahren mit. So richtig etwa ihre Kritik an den krass sexistischen Zuständen im Iran ist, so positiv steht sie inzwischen der deutschen Normalität gegenüber. Alles, was sie hierzulande noch kritisieren kann, sind Pornos und Prostitution. Grund genug, dass ihr 2005 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse zurechtgegeben wurde. An der Nation hat sie nichts auszusetzen. In der Diskussion mit Verona Feldbusch hat sie kein anderes Argument als ein moralisches vorzubringen. Im Gegensatz zu ihrer Gesprächspartnerin kennt sie die Möglichkeit einer interpersonellen Solidarität, bloß hat sie keinen politischen Begriff mehr davon. Nicht, dass ein politisches Argument besser funktioniert hätte in dieser Gesprächssituation. Schwarzers Position stellt sich selbst aber in kein gutes Licht. Es ist eben nicht möglich, jemanden, der an den herrschenden Rollenverhältnissen rein gar nichts auszusetzen hat, nahezubringen, dass es ein Problem geben könnte. Der Feminismus scheint heute aus der Gesellschaft weitgehend verschwunden zu sein und hat sich wie einige andere ehemalige soziale Bewegungen. Dankeschön. ich fange einfach nochmal an. Der Feminismus scheint heute aus der Gesellschaft weitgehend verschwunden zu sein und hat sich wie einige andere ehemalige soziale Bewegungen auch an die Universitäten zurückgezogen. Dort fristet er als Gender Studies ein Orchideendasein und dient allenfalls als Qualifikation für künftige Gleichstellungsbeauftragte und andere nützliche Tätigkeiten im Rahmen eines Staatsfeminismus. Dieser Staatsfeminismus beerbt die Reste der historischen bürgerlichen Frauenbewegung mit ihren Forderungen nach politischem Mitspracherecht, Gleichheit im Eherecht, zum Beispiel für ein einfacheres Scheidungsrecht, Gütertrennung und die freie Verfügung der Frauen über ihr eigenes Vermögen. Die Kämpfe von Generationen von Feministinnen scheinen also in die Modernisierung des Bestehenden gemündet zu sein, was je nach Wahrnehmung als Sieg oder Niederlage gelesen wird, den klassischen Feminismus jedoch überflüssig gemacht zu haben scheint. Eine feministische Kritik kann nur von denjenigen sinnvoll aufgegriffen werden, die den Gegenstand abschaffen wollen, nämlich eine Gesellschaft, deren als weiblich markierte Hälfte in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung den Kürzeren zieht. Frau zu sein heißt, in großen Teilen der Welt gefährlich, oft lebensgefährlich leben zu müssen. Wer so eine Welt nicht will, wer darum weiß, dass diese Welt durch das Geschlechterverhältnis wesentlich konstituiert ist und wer dies nicht aushält, wird sich auch selbst Wege zu einer feministischen Kritik graben, die ihre Vorläufer in der revolutionären proletarischen Frauenbewegung finden wird. Feministische Kritik wäre zuallererst als ein kollektives Werkzeug der Menschen zu verstehen, die an der sexistischen Gesellschaft leiden und das Alltagsleben umwälzen wollen. In der 70er-Jahre-Frauenbewegung war Feminismus gleichfalls nichts Allgemeines. Viele Frauen waren auch damals schon keine Feministinnen. Es kam gesellschaftlich noch nie gut an, Feministin zu sein. Damals gab es in den USA die Bürgerrechtsbewegung und die 68er in Deutschland. Die Frauenfrage galt in der linken 68er-Bewegung als Nebenwiderspruch. Heute ist sie nicht mal mehr das. Im Gegensatz zu damals funktionieren heute nahezu alle Sphären individualisiert. Es gibt auch keine Arbeiter- oder Behindertenbewegung mehr wie in den 70er oder 80er Jahren. In Bezug auf die Weiblichkeit passt das Individualisierte noch einmal besonders gut, da dem Weiblichen so oder so die Sphäre des Privaten zugeschrieben wird. Jeder Fortschritt ist prekär und ständig bedroht. Hatten Frauen in den staatssozialistischen Gesellschaften in Mittel- und Osteuropa für einige Jahrzehnte die Möglichkeit, hochqualifizierte Berufe zu ergreifen, so ist in den vergangenen 25 Jahren ein katastrophaler Einbruch zu beobachten. Auch an anderen Stellen der Geschichte wurde teilweise innerhalb kürzester Zeit Freiheiten, Rechte und Gepflogenheiten, die vorher erreicht oder erkämpft worden waren, wieder kassiert. 1979 wurde die US-amerikanische Feministin Kate Millett Zeugin, wie im Iran die Frauen nach der Revolution gegen den Schah von den Islamisten von der Straße und unter den Tschador getrieben wurden. Und dies unter tätiger wie passiver Mithilfe der großen Mehrheit der linken Männer. Hier eine Beschreibung der Situation um den 8. März, den Internationalen Frauentag 1999 herum, aus ihrem Buch Im Iran. Bei dem Meeting heute Morgen hatten die Frauen zu Protesten und Demonstrationen aufgerufen. Frauen, die sich gegen Khomeinis Befehl, wieder den Tschador zu tragen, wehrten. Empörte Frauen aus allen Teilen der Stadt. Nein, sagten die Linken, die das Meeting organisiert hatten. Ein Meeting, das ein öffentliches Forum zur Weiterbildung der Frauen sein sollte. Demonstrieren führt zu nichts. Es steht im Widerspruch zu der neuen Ordnung und spaltet die Revolution. Wartet erst einmal die Order ab. Nein, wir werden nicht abwarten, protestierten viele Frauen. Wir marschieren jetzt. Lange Diskussionen, einige blieben, aber die meisten verließen den Saal. Hätten wir das nur gewusst und wären ihnen gefolgt, diesen Anführerinnen und Aktivistinnen. Auf demselben Weg, den wir kurz zuvor noch auf der Suche nach ihnen gegangen waren, kamen sie zu den Toren, die jedoch verschlossen waren, mit Ketten abgesperrt, von jungen religiösen Fanatikern. Sie kletterten also über die großen Eisengitter der Universität von Teheran. Hätten wir das nur gesehen und fotografiert, was für ein Foto, ein Bild, das die Revolte der Frauen allgemeingültig dargestellt hätte. Von den Eisengittern riefen sie in die Menge hinunter, ist das unsere Freiheit? Und der Miliz blieb nichts anderes übrig, als die Ketten wieder wegzunehmen. Ketten gehören zum Savak, zu dem Geheimdienst unter dem Schah, riefen die Frauen. Kühn forderten sie zur Rebellion auf, ließen sie wieder aufleben und dann marschierten sie, wie so viele Male während jener schrecklichen Tage, der Gefahr trotzend, rebellierend. Als ich in meiner Ecke hinter der Bühne warte, während meine Übersetzung den letzten Schliff bekommt, frage ich mich doch, wer sind diese unbekannten Männer, die auf den Straßen und auf dem Campus zu sehen sind, jederzeit bereit, uns zusammenzuschlagen? Wie schafften sie es, in dem Augenblick, als die Anordnung, den Tschador zu tragen, publik wurde, sofort ein schlagkräftiges Kontingent auf die Beine zu bringen? Diese marschierenden, brüllenden Horden, die die Straßen kontrollieren und diese Formationen bilden, denen wir heute nur mit knapper Not entronnen sind. Als die Frauen anfingen zu marschieren, warteten diese Männer schon auf sie, warfen Steine, spuckten ihnen Beleidigungen ins Gesicht, hatten ihre Messer bei sich. Auf die Demonstration der Frauen hin wurde gleich eine Gegendemonstration angekündigt. Wir kommen jetzt von den Forderungen zu den Möglichkeiten. Wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, dass es für Frauen auch nur Möglichkeiten als Ausnahmen gibt, keine Normalität. Hierzulande wird gern so getan, als wäre das, was von einer Frau in einer Ausnahmesituation erreicht wird, schon durchgesetzte Normalrealität. Frauen können Astronautinnen, Ingenieurinnen, Aufsichtsratsvorsitzende werden. Gemäß der Riot Girl Aufforderung Don't be in love with a guitarist, be the guitarist, können Frauen seit den 60er Jahren Soul, Beat und Punk auch Gitarristinnen und Sängerinnen in Frauenbands werden. Mit welchen Schwierigkeiten sie dann zu kämpfen haben, davon zeugen zahlreiche Aussagen von Musikerinnen, wie etwa das Statement der Sängerin Sandra Greta im Rolling Stone, dass Frauen viel besser als Männer sein müssen, um auf die Bühne gelassen zu werden, dass sie bei den Jahresbestenlisten meistens unter den Tisch fallen und, im Interview mit dem Jetzt-Magazin der Süddeutschen Zeitung, dass sie es in ihrem Musikerinnenalltag außerdem mit mackerigen männlichen Mischern, Gitarrenfachverkäufern, Roadies, Technikern und Produzenten zu tun haben. Was sie sich da als musikmachende Frauen zum Teil bieten lassen müssten, sei erschreckend. Verschwiegen wird bei den weiblichen Vorzeigekarrierewegen häufig, dass Frauen nur sehr selten darin gefördert werden, die entsprechenden Ausbildungswege zu wählen und dann in ihrem praktischen Alltag ja auch noch Mütter und Haushaltsführende sind, die nebenbei ihren Körper im Fitnessstudio und in der Beauty-Lounge aufzupolieren haben. In der Realität sind solche Karrieren daher häufig nur virtuelle Möglichkeiten, keine durchgesetzte Normalität und schon gar keine weibliche Übermacht, wie die Vorreiter des antifeministischen Backlashs gern glauben machen wollen. Wir kommen jetzt zu einem Artikel aus der Zeit, der quasi darstellt, was nach Ansicht des Autors das Tolle an der heutigen Gesellschaft ist. In diesem Artikel erklärt der leitende Feuilleton-Redakteur Tilman Krause einem ideellen Gesamtsyrer die europäische und deutsche Gesellschaft, die in seinen Augen ja so viel Gutes über die Welt gebracht hat. Abgesehen davon, dass dieser Artikel auch eine großartige Fundgrube für rassistische und kulturimperialistische Bonmots ist und nebenbei in seiner Holocaust-Verdrängung nahe an der Holocaust-Leugnung vorbeischrammt, wird in ihm einmal etwas dargestellt, das sonst nicht so häufig positiv formuliert wird: die Rolle der Frau in der westlichen Gesellschaft. Hier wollten wir euch jetzt eigentlich einen Ausschnitt vorspielen, da das wahrscheinlich nicht klappt. Probierst du mal? Ja. Lese ich euch den vor, falls es doch irgendwie losgeht. Höre ich auf zu. Ja, ist gut. Das ist wegen dem Audio. Okay. Kannst du zurückgehen? Mhm. Also ich zitiere jetzt den Artikel. Was den zivilisatorischen Firnis auf die europäische Kultur gelegt hat, hat in einigen Nationen mehr, in anderen weniger, ist die Tatsache, dass die Europäer Maskulinität in Schach zu halten wussten. Sie haben allen voran Frankreich eine Kultur des Weiblichen, die Erhöhung des Weiblichen herausgebildet, mit der sie die aggressiven Impulse, die aller männlichen Machtausübung beigemischt sind, einzuhegen versuchten. Die Europäer haben sich jahrhundertelang selbst verpflichtet auf den Geist der Galanterie. Diese Galanterie liegt allem zugrunde, was das Verführerische der europäischen Zivilisation ausmacht. Galanterie ist eine ins Geistige emporgehobene Erotik, ein Spiel mit erotischer Eroberung, zweckfrei zum Vergnügen, als atmosphärischer Bodensatz, auf dem alles Feine, Vornehme, Schöne gedeiht. Die Galanterie leitet sich, wenn man weit zurückgehen will, aus der Marienverehrung des Mittelalters, aus dem Minnedienst der mittelalterlichen Ritter an der hohen Frau ab. Ein Dienst, der um seiner selbst, um das Vergnügen an der schönen Form willen unternommen wird, nicht weil ein Mann seine sexuelle Erfüllung sucht. Aus diesem mittelalterlichen Humus erwuchs die Bedeutung der Frau als Impulsgeber für die gesamte intellektuelle und künstlerische Sphäre im alten Europa. Die rein körperliche Überlegenheit des Mannes über die Frau, sollte sie tatsächlich existieren, wurde kompensiert durch die Huldigung, die der Mann der Frau in der höheren Gesellschaft darbrachte. Und dabei entwickelte sich ein Verhaltensrepertoire, das seine sanfte Gewalt nicht aus der kruden Willensdurchsetzung ableitet, sondern aus der Grazie der Umgangsformen, dem Charme als Mittel der Kommunikation. Dieses Prinzip drang mehr und mehr in die europäischen Sitten ein, jedenfalls dort, wo die Gesetze des guten Tons herrschten. Es geht hier um Formen, um innere Schönheiten fernab der Utilität. Allerdings sind die ohne Erotik nicht zu haben, die nun mal der Treibstoff für alles menschliche Miteinander ist. Erotik verlangt Sichtbarkeit, das sich zeigen. Eine verschleierte Frau kann diese Subtilitäten nicht entzünden. Erst wenn in der arabischen Welt die Frau zur Mittelpunktsfigur einer freien Gesellschaft mit graziösen, charmanten Umgangsformen geworden ist, wird jene omnipräsente Maskulinität verschwinden, in der sich die zivilisatorische Besonderheit der islamischen Welt heute vor allem zeigt. Warum wir diesen Artikelausschnitt ausgewählt haben, ist, dass er in quasi werbender Absicht das bürgerliche Weiblichkeitskonzept auch noch hochhält, das Feministinnen regelmäßig mit Weißglut erfüllt und das dabei gleichzeitig auch eine gewisse Wahrheit enthält. Diese Gesellschaft hat keinen gleichgestellten, ebenbürtigen Platz für Frauen. Der Artikel weist der Frau genau die Rolle zu, die schon seit Anbeginn der bürgerlichen Gesellschaft die ihr zugewiesene Sphäre bildet, die der Schönheit, der Muse, die selbst keine Steine ins Rollen bringt, sondern Männer dazu bewegt, Werke zu schaffen. Mit ihrer Grazie und Anmut sorgt die Frau gleichzeitig dafür, die männlich irgendwie biologisch angelegt zu sein scheinende, so das gesellschaftliche Vorurteil, Gewalt einzudämmen. Diese Sicht ist eine genuin sexistische, da sie der Frau gerade keine eigene tätige Rolle zuerkennen kann, sondern sie nur im Hinblick auf den aktiven Mann definiert. Frauen gelten ungeachtet jeder feministischen Errungenschaft und der Gesetzeslage weiterhin als das schöne Geschlecht, als Zielpunkt gezähmter Gewalt, als Objekt für männliche Erotik, die sich gleichwohl und auf jeden Fall zeigen muss. Sonst ist geradezu die Freiheit der gesamten Gesellschaft und nicht etwa die der verschleierten Frau in Gefahr. Gleichzeitig ist der in diesem Artikel dargestellte Frauenbegriff auf eine Art tatsächlich der gesellschaftlich Herrschende. Aus ihm gibt es auch dann kein Entrinnen, wenn Frauen Nobelpreisträgerinnen, Fußballweltmeisterinnen oder Bundeskanzlerinnen werden. Denn sie werden diese Dinge alle als Frau, das heißt nie selbstverständlich und nie nur das, sondern immer als Ausnahme und hart erkämpft durch zusätzliche Widrigkeiten sein. Bei 383 Kommentaren zu diesem Artikel haben wir übrigens keinen einzigen Kommentar gefunden, der dem Text selbst Sexismus vorgeworfen hätte. Das zum Thema einverstanden sein, zumindest unter Zeitlesenden. Nur zum Zwecke der rassistischen Abgrenzung wird das Betriebsgeheimnis der westlichen Geschlechterordnung verraten, wobei hier die Galanterie vor allem verdeckt, was die Zwickmühle der Zuschreibungen für die Frauen bedeutet, hin und her geworfen zu sein zwischen Vorwürfen Muttertier oder Rabenmutter, frigide Ziege oder Schlampe zu sein. Wir kommen jetzt zum Thema Sex. Und dazu hören wir einen Absatz aus einem Text von uns, den wir vorhin schon kurz erwähnt haben, aus dem MacGuffin-Kaziba Nummer 4. Das wäre dieses hier. Ach ja, richtig. Genau, richtig. So. Aus dem Text definiere Vergewaltigung den Abschnitt Same Old Song, but with a different meaning. Nochmal kurz zur Erinnerung. Das Geschlechterverhältnis nennt man die zweigeschlechtliche Einrichtung der Welt, die bekanntermaßen so organisiert ist, dass Männer in ihr als Subjekte agieren, weil sie sich Frauen zum Objekt gemacht haben. Frauen können insoweit Subjekte sein, als sie sich selbst als solcher Art attraktive Objekte herstellen oder auch andere Frauen zum Objekt machen. Die Hierarchie dieses Verhältnisses begründet seine Gewaltförmigkeit. Wenn es Aufgabe des weiblichen Subjektobjekts ist, sich hinzugeben und es dies nicht tut bzw. verweigert, ist das durchaus gestörte männlich-weibliche Verhältnis wiederherzustellen, indem der Mann sich nimmt, was ihm zusteht. Das bürgerliche Gesetz kennt diesen Sachverhalt zum Beispiel als Vollzug der Ehe. Egal, ob nun die Frau den Typen, der sich das ihm vermeintlich Zustehende nimmt, kennt, geheiratet hat, oder es ein Fremder ist, der plötzlich vor ihr steht. Das Versprechen auf Subjektivität, also den eigenen Willen respektiert zu finden, kann jederzeit zurückgezogen werden, indem das Sexuelle plötzlich über die Frau hereinbrechen kann, egal ob sie das gerade will oder nicht. Da schon die freundliche Sexualität durch weibliche Hingabe und männliches Eindringen präkodiert ist, bilden sich Normalität und der Ausbruch daraus, die Gewalttat, aufeinander ab. Genau, also beim Thema Sex schränkt der Sexismus Frauen quasi von zwei Seiten her ein. Also es gibt auf der einen Seite das Sexuellwerden einer Situation, ohne dass die Frau das will. Das würde halt im extremen Fall zu körperlichem Sexismus, zu Gewalt führen. Und auf der anderen Seite das Verbot von selbstbestimmter und freizügiger Sexualität. Das resultiert dann in einer Denunziation als Schlampe oder ähnliches. Häufig werden diese beiden kombiniert, also dass quasi erst der Übergriff stattfindet und dann die Denunziation. Weil der Sexismus auf diese Weise funktioniert, kann die feministische Position dagegen weder eine sexuelle noch eine antisexuelle Haltung einnehmen. Sie muss je nach Situation die eine oder andere wählen, um dem jeweiligen Vorwurf begegnen zu können. Wir lesen euch jetzt einen kurzen Ausschnitt aus einem Interview mit der britischen Feministin Lori Penny vor. Ich habe vorhin gesehen, dass es auch am Büchertisch das Buch von ihr zu kaufen gibt. Über Begehren dürfen nur Männer sprechen? Genau. In einer ersten Version des Buchs hatte ich mehr Sex und Sexszenen drin. Ich habe alles rausgestrichen. Mein Innerstes habe ich aus dem Buch rausgestrichen und mich später gefragt, wieso habe ich das gemacht? Weil es einfacher ist, als Frau über sexuelle Gewalt zu sprechen, sogar über sexuelle Gewalt, die ich persönlich erlebt habe, als über meine positiven sexuellen Erfahrungen. Über uns Frauen wird viel schneller und härter geurteilt. Weshalb werden Frauen stärker moralisiert? Weil man uns über unsere Sexualität kontrolliert. Weibliche Sexualität wird immer problematisiert. Schauen Sie sich die Debatten über Verhütung und Abtreibung in den USA an. Es wird Krieg geführt gegen die freie Sexualität von Frauen. Weibliches Begehren hat keinen Raum in der politischen Diskussion. Frauen, die fordern und sexuell begehren, sind gefährlich. Die amerikanische Designerin Rachel Feinberg hat vor einiger Zeit Pussy Pouches entwickelt. Handtaschen, die weibliche Sexualorgane nachahmen. Sie sollen dazu dienen, dass auch Frauen in der U-Bahn sich Raum nehmen. Manspreading heißt es, wenn Männer sich breitbeinig hinsetzen und nach Möglichkeit Körperkontakt nach allen Seiten aufnehmen. An diesen Handtaschen wird die Bewegung der nicht sexuellen Reaktion auf ein raumnehmendes männliches Verhalten sehr schön deutlich. Die Taschen setzen der durchaus potenziell sexualisierten Breitbeinigkeit etwas nicht Sexuelles, eine Tasche, entgegen. Die wiederum beharrt aber metaphorisch auf einer eigenständigen weiblichen Sexualität. Also das waren jetzt quasi insgesamt so die zwei Komponenten dürfen wollen. Und dann gäbe es noch drittens alles machen müssen. Und da kommen wir jetzt zu den Kapazitäten und ihren Grenzen. Mit dem Problem der Überforderung, wenn man als Frau alles machen muss, und dem erleichterten Durchatmen, wenn nach Durchstehen aller möglichen Alltagsorganisationsdinge dann der Ehemann den Mietwagen steuert, haben wir uns in Kassiba Nummer 5 in dem Text »Das Unglück zurückschlagen, bevor es eingetroffen ist« Notizen zur überbordenden Brüchigkeit weiblicher Subjektwerdung beschäftigt. Daraus hören wir jetzt einen Ausschnitt, den du, glaube ich, jetzt auch live einliest, nämlich den Abschnitt »Glucke, Löwen, Furie«. Den hier, ne? In der Rolle als Mutter wird das in Beziehung setzen zur Umwelt allumfassend. Da die neu produzierten Wesen komplett unselbstständig sind, muss sie alles abwenden, was den ihren Unglück bringen könnte. Sie selbst verschwindet in ihrer Eigenwahrnehmung als Person dahinter. Dadurch, dass sie alles antizipiert und gut plant, versucht sie, die überall lauernden Bedürfnisse überhaupt annähernd bedienen zu können. Das männliche »Ich habe Hunger, der Kühlschrank ist leer, na dann schlappe ich mal zum Imbiss« heißt bei ihr »Wir werden heute Abend wieder alle vier Hunger haben, da muss vorher eingekauft und die Mahlzeit vorbereitet werden. Heute schon an morgen denken«. Der Tod wartet an allen Ecken darauf, vermieden zu werden, und so tut die Frau, die ein bis mehrere kleine Wesen an der Backe hat, die nicht für sich selbst sorgen können, dasselbe, das sie vorher schon gelernt hat, um ihr eigenes Überleben in der bürgerlichen Gesellschaft zu sichern, mit noch größerer Überzeugung, Tatkraft und Akribie, die Verantwortung an sich reißen. Die Fähigkeit zu wissen, dass es keine Sphäre gibt, die sie per se nicht kann, hat sie sich spätestens in ihrer eigenen Wohnung oder in der WG zugelegt. Zwar bedeutet es zunächst eine größere Überwindung, eine Bohrmaschine oder ein Dielenschleifgerät in die Hand zu nehmen, wenn man zu Hause nicht mal den Staubsauger beim väterlichen Renovieren halten durfte, denn diese Rolle war ja schon dem kleinen Bruder zugedacht, aber nach und nach wurde ihr klar, dass es in Wirklichkeit nur Selbstvertrauen braucht, um all diese Dinge zu können und zu tun. Also hat sie dieses Selbstvertrauen aufgebaut. Sie war beim Wrestler und beim Knochenmann, sie war mit Benno Fürmann in Afghanistan, sie war mit Mausi Lugner auf dem Opernball, sie geht überall hin, sie schaut sich alles an und sie tut, was sie kann und sie lässt sich nicht gehen. Keiner soll sie am Boden sehen. Die bequeme Faulheit des männlichen Mitbewohners zu behaupten, sich mit Stromkreisläufen oder Badinstallationen nicht auszukennen, konnte sie sich niemals leisten. Denn das Scheitern an einem praktischen Problem hätte sofort ihre Identität in Frage gestellt. Das Fehlen von muss jederzeit beseitigt werden, ohne es jemals wirklich abschalten zu können. Deswegen rödelt das Zurückschlagen des Unglücks auch im Leerlauf weiter. Aber auch wenn die eine oder andere Interaktion mit der Welt eventuell ein übertrieben wirkender Kampf ist, das nächste Abendbrot will auf jeden Fall bereitet werden. Zu tun gibt es immer, und wie viel bei den zahlreichen dafür nötigen Arbeiten jeweils noch schiefgehen kann, weiß sie selbst am besten. dass das Ehefrau- und Mutterdasein auch trotz besseren Gewussthabens immer wieder so viele Frauen in seinen Bann zieht, hat laut der feministischen Autorin Andrea Truhmann damit zu tun, dass nachdem die Kleinfamilie für die bürgerliche Gesellschaft jahrhundertelang als schützenswertes Gut gegolten hatte, unter anderem Scheidungsgesetze, die den Unterhalt der Frau auf ein Minimum reduzieren, eine staatliche Zwangsemanzipation der Frau in Gang setzten, von der die bürgerliche Frauenbewegung kaum zu träumen gewagt hätte. Diese staatliche Zwangsemanzipation findet jedoch, zumal in Zeiten latenter oder manifester Wirtschaftskrisen, auf dem Rücken der Frauen statt, die dabei ihre Probleme oftmals, wie ehedem, nicht als politische, sondern als private erfahren. Die Feministin Karina Koretzki konstatiert, dass die Frauenbewegung alles erreicht zu haben scheint. Von formaler Gleichheit bis zur Frauenquote, von der Fristenlösung bis zur Bundeskanzlerin. Gleichzeitig habe sich gar nichts geändert, denn jede Frau kämpfe aufs Neue den gleichen Kampf um Selbstbestimmung, Handlungsmöglichkeiten und gegen die Zumutungen der männlichen Abwehr. Skepsis sei angebracht, wenn feministische Theorie und Politik dazu neigen, lieber vom Fortschritt auszugehen, man werde besser, man werde schlauer. Jedoch müsse der Feminismus nicht nur immer noch einfordern und kritisieren, sondern sei zur permanenten Wiederholung gezwungen. Dabei ist es nicht so, dass Frauen immer noch zeigen müssen, dass sie frei von weiblicher Schwäche sind, sondern dass sie es immer wieder tun müssen. Den Blick auf den Wiederholungszwang zu richten, spricht für Koretzki nicht gegen die Wahrnehmung von Veränderungen, Verbesserung und Fortschritt oder gar gegen die Würdigung der Erfolge der Frauenbewegung. Im Gegenteil. Es erkläre vielmehr, wieso eine neuerliche Frauenbewegung notwendig wäre. Eine neue Frauenbewegung muss sich dann den nicht erledigten Schulden der Geschichte stellen. Denn feministische Kritik hat nicht etwa verpasst, dass die Welt schon längst über sie hinaus ist, sondern steht dafür, dass die bisherige Gegnerschaft zur Welt noch nicht radikal genug ist. Kat Lux, eine Autorin der hier in Leipzig herausgegebenen materialistisch-feministischen Zeitschrift Outside the Box, sieht hier einen Mangel im Bewusstsein der feministischen Linken in der theoretischen Entwicklung grundlegender Kategorien des gesellschaftlichen Seins. Dieser Mangel drücke sich darin aus, dass keine Reflexion der implizit in den vertretenen feministischen Theorien enthaltenen Vorstellungen von Natur, Gesellschaft und Menschsein geleistet werde. Oder aber, wie zurzeit überall in Mode, die grundlegenden Kategorien des gesellschaftlichen Seins als angeblich nicht notwendige oder sogar dogmatische verworfen werden. Auch wenn es bei vielen Feministinnen unpopulär sei, liegt Kat Lux zufolge im Denken von Marx und Engels der methodische Schlüssel, mit dem das Geschlechterverhältnis als gesellschaftlicher Komplex in seiner Eigendynamik und zugleich seiner Determiniertheit durch die kapitalistische Gesellschaft begriffen werden könne. Ebenso ließen sich bei den genannten Theoretikern die Grundlage einer Subjekttheorie finden, die eine umfassende, nicht partikulare Befreiung des Individuums von Herrschaft zu ihrem Ziel hat. Die Zusammenführung von Feminismus und Marx'scher Theorie ist sicherlich eine noch zu leistende Aufgabe, die bisher unter anderem daran gescheitert sein könnte, dass die Natur sich etwa Feministinnen häufig als das zu Bekämpfende dargestellt hat, wohingegen auch aktuelle Marx-Exegesen ihren thematischen Schwerpunkt nicht gerade auf den Feminismus gelegt haben. Solange eine Zusammenführung von materialistischer Gesellschaftskritik und Feminismus eher schleppend vorankommt, ginge es in erster Linie darum, nicht in der individuellen Verzweiflung unterzugehen. Aus dem Kassiba Nummer 5 hört ihr jetzt noch einen Ausschnitt aus dem Text »Das Unglück zurückschlagen, bevor es eingetroffen ist«. Das Ziel, wirklich Frau zu sein, kann niemals erreicht werden. Das ständige Streben und perfekter werden ist dieser Subjektwerdung genuin eingeschrieben. Egoistisches Verfolgen des eigenen Glücks kann in weiblich, das heißt mit ständigem Bezug zur Umgebung, gar nicht gedacht werden. Daher ist der Gedanke, ganz selbstbestimmt den goldenen Weg herein ins schöne Leben finden zu können, ebenso affirmativ wie vor allem falsch. Um froh zu sein, bietet das weibliche Subjektideal keine Möglichkeit, weder in der klassischen noch in der feministisch emanzipierenden Variante. Wo Fortschritt auf dem Weg zur Gleichberechtigung immer nur mehr Anstrengung zur Folge haben, gehört die Abschaffung des Geschlechts dringend aufs Tableau. In Zeiten absoluter Konkurrenz, welche die nicht vorhandene Vernetzung unter Frauen noch verschärft, mutet bereits der Gedanke an kollektive Ideen von Geschlechterstreik anachronistisch und geradezu absurd an. Eine Verweigerung selbstverständlich angenommener Zuwendungsleistungen, bleibt aber auch radikal, wenn sie je individuell geschieht. Mag es dann auch schwieriger sein, sie zu praktizieren. Trotzdem wäre es sich erst einmal wirklich fett breit zu machen mit dem, was man alles nicht oder nicht mehr bereit ist zu tun. Ich bin keine Ehefrau, keine entzückende Geliebte und ich werde auch niemals eine Mutter sein. Ich habe mich immer ganz entschieden von allen Naturgesetzen ferngehalten, schrieb die amerikanische Publizistin Margaret Anderson im vorigen Jahrhundert. Konstellationen, denen die explizite Aufopferungsforderung den eigenen Wunsch danach gar noch übersteigend bereits eingeschrieben ist, kann man sich auch wieder entziehen. Gesellschaftlichen Anforderungen gegenüber, die in Wirklichkeit Zumutungen darstellen, wäre eine Leck-mich-am-Arsch-Haltung gegenüber einzunehmen. Zu erkennen sind diese jederzeit an der eigenen Unlust, sie zu erfüllen. Wie wäre nun aber eine materialistische Untersuchung, beispielsweise einer zentralen Kategorie wie gesellschaftlicher Arbeit, auf der Ebene der Subjekte anzugehen, die dann auch das Geschlecht mitdenkt? In bestimmten Segmenten der globalen gesellschaftlichen Gesamtarbeit lässt sich eine Verweiblichung der Anforderungen konstatieren. Denen zu entsprechen ist, will man nicht der objektiven Überflüssigkeit seiner wahren Arbeitskraft anheimfallen. Indem die Arbeit sich zur Affektiven transformiert, können auch die gegen die Zumutungen des falschen Ganzen entwickelten Kritiken zu Skills werden, im Alltag der scheinbar nur segmentiert wahrnehmbaren Proletarität. Ebenfalls in der Nummer 5 des MacGuffin-Kassibers schrieben wir in dem Artikel, das Private ist privat. In der postindustriell geprägten Gesellschaft hat sich das Verhältnis von Subjekt und Arbeit verändert. Wo in früheren Zeiten die Arbeit, beispielsweise in einer Fabrik, bloße produktive Anwesenheit erforderte, hat sich der Zugriff der Arbeitsstätten auf das Selbst heute ausgeweitet. Andrea Truman hat überzeugend argumentiert, dass Ansprüche der Arbeit an das Selbst, die früher außen waren, heute internalisiert sind. Firmen, in denen man arbeitet, erwarten, dass man sich mit seiner Tätigkeit und dem Unternehmen insgesamt in einer Weise identifiziert, gegen die religiöses Verzücken schon fast rational erscheint. Firmenhymnen singen das traurige Lied dieser Verhältnisse. Der Komplettzugriff der Arbeit auf das Subjekt setzt sich auch bei der freiberuflichen Kulturschaffenden zu Hause fort, die ganz selbstbestimmt ihre bei politischen Projekten angeeigneten Fähigkeiten heute in einer authentischen Selbstbeschreibung auf ihrer Webseite und in sozialen Karrierenetzwerken anpreist, um Kundinnen zu finden. Man kann schon froh sein, wenn solches mal jemandem peinlich ist, es tun aber trotzdem fast alle. Die spezifische Form der Kompletthingabe an Arbeit setzt sich im allgemeinen Verhältnis zur Gesellschaft fort. Während rebellische Jugendkulturen und Protagonistinnen gesellschaftlicher Abseitsgebiete von den 1950ern bis zu den 80ern raus wollten aus den ihnen vorgegebenen Gesellschafts- und Geschlechterrollen, ist heute alles außen schon in die Subjekte eingebrochen. Natürlich kann man von rückwärts argumentieren, dass auch die Bewegungen, die mit Wut auf autoritäre Umgebungen reagierten und auf die erfolgreiche Reproduktion ihrer Arbeitskraft pfiffen, letztendlich gesellschaftsstabilisierend auftraten und am Ende fast schon gern in die Popindustrie eingingen. Doch heute scheint es demgegenüber nicht einmal mehr Ansätze zu geben, nicht dazu gehören zu wollen. Im Gegenteil. Die Sehnsucht danach, in die Geschlechter- und Gesellschaftsrollen reinzupassen, ist immens. Alles, was einmal nicht dazugehörige Nische war, stärkt jetzt den Marktwert der Arbeitskraftanbieterinnen. Ecken, Kanten, Weltreisen gehören unbedingt in jeden Lebenslauf, von kreativen Berufen bis zur Durchschnittsangestellten. In der spektakulären Warengesellschaft bestimmt bisher nach wie vor der männliche Blick das gesellschaftliche Leben. Wir hören zum Abschluss jetzt einen Ausschnitt aus dem Text »She's kicked the look« zur Anti-Lookism-Bewegung aus dem MacGuffin-Kassiber Nummer 4. Als Guy Debord 1967 formulierte, dass im Spektakel die Kapitalakkumulation sich derartig verdichtet hat, dass sie zum Bild geworden ist, beschrieb er damit den Verwertungsprozess, der im Zuge seines vor sich hin Prozessierens die eigene Ideologie ständig ausmalt und so fixiert, dass seine Bewegung darin verschwindet. Eine Form dieser ideologischen Bilderproduktion sind Werbebilder, in denen die spezifische Weise des, wie man zu sein hat, zeitgeistkompatibel festgehalten ist. Die redundante, immer wieder Neuvorführung der Normbilder und der in ihnen sich transportierenden Role Models ist aber nicht gleichbedeutend mit deren Herkunft. Nur weil einen auf dem Weg zum Supermarkt 10 Frauen mit ebenmäßigen Gesichtszügen von Plakaten angrinsen, erklärt dies weder, warum man das von ihnen beworbene Produkt kaufen wollen sollte, noch warum sie die Sehnsucht hervorrufen, so auszusehen wie sie. Es ist vielmehr die wackelige bürgerliche Subjektivität, die ob zwar bzw. wahlbrüchig pausenlos so weit instand gesetzt werden muss, dass ihre Kontinuität gewährleistet ist. Es ist vielmehr diese wackelige bürgerliche Subjektivität, welche den Wunsch, sich gemein zu machen, mit den gesellschaftlich an einen selbst herangetragenen Rollenerwartungen ständig neu evoziert. Äußerer Zwang ist dabei längst innerer Drang geworden, um Geld zu verdienen und beim Einkaufen wieder ausgeben zu können, um Hunger zu stillen, um Gespräche mit anderen zu führen, Sex zu haben oder all die vielen anderen spezifischen Bedürfnisse und Begierden, die Tag ein, Tag aus ansatzweise befriedigt werden wollen, muss man den eigenen Arbeitskraftbehälter morgens oder überhaupt irgendwann aus dem Bett und dann auch noch unter die Dusche quälen, die den jeweiligen Codes entsprechende Kleidung überstreifen und hat man dann das Beste aus dem eigenen Typ gemacht und alle Wettbewerbsvorteile genutzt, das tägliche Rennen starten. Hauptsache dabei. Weniger als das aktive Schauen gehört das Angesehenwerden, die Selbstausstellung in einer Welt der doppelt freien Arbeitsmonaten zur eigenen Zurichtung. Sich des Blickes anderer bewusst zu sein, hat meist zur Folge, sich so gefällig und geschlechtszugehörig wie möglich zurechtzumachen und wie jede andere Ware den Prozess der Herstellung im Ergebnis dem fertigen Bild möglichst vollständig verschwinden zu lassen. Die Verletzungen, Traumata, Normierungen, Zurichtungen und Zumutungen, durch die Leute so geworden sind, wie sie sind, müssen vergessen gemacht, kaschiert oder oberflächenbereinigt werden, um die eigene Haut mit Muskeln unterstellt gewinnbringend zum Markte zu tragen. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war es noch üblich, Frauentaillen in Mieder einzuquetschen. Inzwischen muss diese Körpersilhouette von selbst, ohne sichtbare Hilfsmittel, der Norm entsprechen. Dass es bei haarloser Oberfläche, geschminktem Gesicht und straffem Gewebe durchaus um ein Ergebnis immer wieder durchzuführender Handlungen an sich selbst geht, ist dabei allen klar. Umso hartnäckiger ist die Bereitschaft, sich der Mühe zu unterziehen. Und so sehen Menschen am Ende haargenau so aus, wie die Gesellschaft es fordert. Mit reiner Haut, strahlenden Zähnen, gepflegter Frisur, glatten Beinen und individuell vorteilhaftem Styling macht man in der Welt des Warentauschs sich selbst zu einer guten Partie. Sind Sie eher der romantische oder der sportliche Typ? Hüftumfang und Beinlänge geben hierüber Auskunft. Toller als keine Kommentare zum eigenen Äußeren mehr zu bekommen, wäre hingegen, das Verhältnis des Individuums zu seinem Körper neu zu bestimmen. Nicht seinen Körper zu reclaimen, wie die Anti-Lookism-Kampagne es fordert, sondern im Gegenteil. auf den durch Schmerz und Versagung sich in seinen Grenzen erst herausbildenden Körper nicht mehr zurückgeworfen zu sein. So könnte die Begierde nach einem Verfügen über den eigenen Körper, der weder durch Geschlechts- noch durch Maßeinheitsnormen gepresst wurde, wie der Wunsch nach freier Verfügung über die eigene Zeit oder den Aufenthaltsort, nicht innerhalb des Kapitalismus, etwa als einforderbares Menschenrecht oder Ähnliches, erfüllt werden, sondern würde bereits über ihn hinausweisen. Solange die Leute Waren produzieren und kaufen, werden sie die Welt und in ihr sich selbst auch als Ware betrachten. Proletarierinnen aller Länder, tretet die Schaufensterscheibe ein, hinter der ihr steht, von innen. Dankeschön. Ich weiß nicht genau, wie es geplant ist, ob wir in die Diskussion ansteigen, ob wir irgendwie alle uns Getränke kaufen und uns so unterhalten. Wenn keine Fragen sind, gibt es Statements, Diskussionsbeiträge, Anmerkungen, Widersprüche. Was heißt denn das auf eurem Symbol? Das ist ein Soll ich? Ja. Das ist ein sogenanntes Palindrom. Das kann man von hinten und von vorne lesen und dann ist das das Gleiche. Und das heißt, wir irren des Nachts umher und werden vom Feuer verzehrt. Seid ihr tot geredet? Sorry nochmal dafür, dass wir vorhin mit der Technik so ein bisschen rumgehühnert haben. Das hat euch sicherlich so ein bisschen ermüdet. Wir spielen unsere Audiobeiträge sonst von Kassette ein. Das klappt eigentlich immer. Einfach ein zuverlässiges Medium. Ja, und ihr so? Juhu. Genau, also die Sachen, die wir aus den Heften eingelesen haben, also die Ausgaben 4 und 5 gibt es hinten am Büchertisch. Und das Kassiba ist eben eigentlich kein Heft, sondern eine Online-Zeitung. Die ist, also alle Ausgaben gibt es auch als PDF auf dem Blog und die Adresse ist auf den kleinen Aufklebern, die man sich hinten nehmen kann. Genau. Da gibt es auch gegen Spende sehr schicke Buttons zu erstehen. Was meinst du jetzt? Also allgemein die feministische Situation in Deutschland, so was man jetzt, wo jeder hier jetzt ein bisschen anknüpfen kann, oder jeder. Na, das ist eigentlich, womit ihr euch befasst, ne? Also, worauf zieht deine Frage drüber hinausgehend auf über das, was wir gerade schon vorgetragen haben? Ein Statement von euch zur Situation des Feminismus momentan. Könnte besser. Naja, wir sind da ja. Da geht noch was. Ja, ja, einiges. Ja, wir sind ja hier so ein bisschen im Herzen der Bewegung. Also in Leipzig gibt es ja eine hervorragende Zeitschrift, eben die Outside the Box. Also, wo genau das passiert, was wir uns eigentlich auch anderweitig erhoffen, nämlich eben sozusagen ja, eine Assoziation, kollektives Kritisieren. Denn was wir in dem Beitrag ja versucht haben, auch zu beschreiben, ist natürlich diese schreckliche, isolierte Situation auch. Ne? Und gerade wenn man versucht, die Fehler und die Grenzen sozusagen jetzt, datieren wir es mal, der zweiten feministischen Bewegung ab den 60ern, die wesentlich halt doch jetzt irgendwie im Staatsfeminismus dann sozusagen rekuperiert ist oder worden ist oder darin eingegangen ist, wenn man darüber hinaus möchte. Und wir hatten ja auch auf Karina Koretzki verwiesen, die meinte, hier, all diese Sachen, diese Situation heute schreit danach, dass es eigentlich eine neue feministische Bewegung gibt, geht es natürlich auch um eine kollektive Anstrengung, erstmal zu bestimmen, was deren Inhalt zu sein hätte. Und eben auch mit dem Verweis auf Katlux zum Beispiel, was das eben auch an materialistischen Kategorien mit reinnehmen müsste, um eigentlich auch wirklich die gesellschaftliche Positionierung einer neuen feministischen Bewegung auch überhaupt bestimmen zu können. Das ist eine Sache, wo wir gesagt haben, da geht noch einiges, da müsste noch einiges passieren. Das wären tatsächlich eben die Momente von einer, gerade im Hinblick auf eine Fragestellung der Umwälzung des Alltagslebens, eben eine Frage der Assoziierung, der Organisierung, des gemeinsamen kollektiven Reflektierens und auch sich vernetzens Handelns, um erstmal vielleicht ja, dem elenden Alltag irgendwie erstmal überhaupt Zeit und Möglichkeiten, Ressourcen abzutrotzen. Und du? Und ihr? Wissen alle hier, was es mit dem Definitionsmachtkonzept so ungefähr auf sich hat? Also, weil das Thema wird ja eigentlich erst vorgestellt. Also ich würde mal so meine eigene, natürlich subjektive Definition sozusagen des Definitionsmachtkonzeptes geben, ohne Gewähr. Also es ist quasi eine linke Idee, dass eine Frau, die davon berichtet, dass sie sexuelle Gewalt erfahren hat, was im Extremfall die Vergewaltigung wäre, die Definitionsmacht darüber hat. Also dass quasi, wenn sie das sagt, quasi sie sich in einem Schutzraum bewegen darf und dafür gesorgt wird, dass sie nicht weiter traumatisiert wird, indem sie quasi minutiös berichten muss, was passiert ist. Also quasi es ist ein Konzept, was einerseits auf Gerichtspraxen reagiert, die ja häufig so ablaufen, dass Frauen auch noch denjenigen, die ihr was angetan haben, gegenüber sitzen und dann ihr nicht geglaubt wird. Oder sowas passiert, dass ihr halt durch Tragen irgendwelcher Kleidung oder sonst irgendwelches Verhalten eine Mitschuld gegeben wird an dem, was passiert ist. Und also wir halten diese quasi freundlichen Aspekte der Definitionsmacht hoch. Und es gibt halt, also in den Fällen, wo innerhalb der Linken versucht wurde, dieses Konzept anzuwenden, in verschiedenen Städten, ich weiß es nicht über Leipzig, aber die Fälle, die uns bekannt waren, betrafen halt Berlin und Hamburg, halt ziemlich schauderliche Dinge, also wie man sich das dann so vorstellen kann, also sozusagen jeweils über die, um die Gruppen der Täter und der Opfer, was sozusagen jeweils angezweifelt wurde, haben sich dann so verschiedene Gruppen gruppiert, die sich dann quasi angefeindet haben. Und die Definitionsmacht Gegner sagen halt ähnliche Dinge wie der antifeministische gesellschaftliche Backlash. Also sowas wie, da könnte ja jede Frau kommen und mich der Vergewaltigung bezichtigen. Was, also sozusagen, es steht dann quasi Wahrheit gegen Schutz. Und also quasi, ich glaube, wir versuchen da drin, eine feministische Position hochzuhalten, die versucht, dieses total hilflose Konzept nicht so zu verdammen, wie es die Definitionsmachtgegner tun. So, also wir sind nicht Definitionsmachtbefürworterinnen, aber wir sind Befürworterinnen, das Definitionsmachtkonzept zu würdigen, anstatt es in Grund und Boden zu verteufeln irgendwie. So? Also im Bereich der, sagen wir mal allgemein, im weitesten Sinne der Linken, haben sich ja in verschiedenen Bereichen eben Kritiken an dem Konzept der Definitionsmacht entwickelt, die unserer Meinung nach dieses Konzept sozusagen stärker gemacht haben, als es in der Praxis eigentlich ist. Ein Hauptargument war dabei immer, dass das eigentlich hinter die Errungenschaften der bürgerlichen Gesellschaft zurückfallen würde. Das ist so meines Wissens eigentlich das Hauptargument, und dass sozusagen dann die feministische Linke damit sozusagen in fast mittelalterliche Prozeduren von Acht und Bann gegen den sozusagen Vergewaltiger und so weiter, der dann die Stadt zu verlassen hätte, alle hätten sich von ihm glaubwürdig zu distanzieren und so weiter. Also das ist so in meinem Verständnis eigentlich irgendwie da die Hauptkritik an dem Definitionsmachtkonzept. Uns geht es, und das hat ja Katja eben auch schon gesagt, erstmal darum zu sagen, das ist kein Machtkonzept, sondern das ist vielmehr eigentlich ein Ohnmachtkonzept. Wozu irgendwie Leute zurückziehen, weil eigentlich alle anderen Möglichkeiten einer Auseinandersetzung oder eines Schutzes dann eigentlich meistens schon gescheitert sind. Also, ne? Also das wäre erstmal so, glaube ich, unser Blick darauf. Das ist ein sehr großes Fass. Könntest du etwas konkretisieren? Naja, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das konkretisieren soll, aber Judith Butler lehnt ja quasi jegliche weibliche Identitätsbildung auch ab, eigentlich. Und dann ist halt die Frage, ist dann diese Queer-Theorie, ist das für euch dann was Emanzipatorisches, Progressives? Oder. Also, wenn man über eine Einführung in den Feminismus spricht, würde ich tatsächlich sagen, das kommt dann erstmal nicht vor oder so. Das finde ich halt quasi eine Frage und Probleme, die sich ergeben, die sozusagen in dem, was wir vorgestellt haben, enthalten sind. Also quasi die Teile der Gesellschaft, die sexistisch funktionieren, auch homophob, normativ allen möglichen gegenüber und so sind, sozusagen das ergibt sich dann quasi, und das sind sie, und sozusagen deswegen wäre jegliche Weise des der Gestaltung des eigenen Äußeren und der Wahl irgendwelcher Beziehungspartner sozusagen meines Erachtens in dem mit drin, was hochzuhalten ist gegen die herrschenden sexistischen Verhältnisse. Also empirisch stellt es sich uns halt so dar, dass es gesellschaftlich nicht super relevant ist, was quasi in den Queerkreisen passiert. So, also bei, also große Teile unserer Diskussionsrunden kommen aus der Queerbewegung der 90er und also wir stehen dem sehr positiv gegenüber, würde ich sagen, aber in einer feministischen Gesellschaftskritik wäre mir nichts bekannt, wovon man eher ausgehen würde als quasi klassischer Feminismus, wo das also quasi die Queer-Sachen sich dann ergeben. So. Ja, mach. Okay. Tatsächlich hatte es sicherlich die Lektüre von Das Unbehagen oder eben von Gender Trouble von Judith Butler für viele Leute in den frühen 90er Jahren erstmal ein großer Befreiungsschlag, also gegen ein, sagen wir mal, doch relativ Oldschool-Feminismus der zweiten feministischen Bewegung. Und für viele erschien das erstmal als ein wirklicher Befreiungsschlag, und zwar tatsächlich eher von der Frage der Praxen her. Also ich möchte jetzt irgendwie hier, glaube ich, keine Diskussion darüber führen, was zu Judith Butler philosophisch zu sagen wäre, was zu Judith Butler zu sagen wäre, wo sie sozusagen auch wirklich einen feministischen Universalismus aufgibt, also wo sie meiner Meinung nach sehr vielen kämpfenden Frauen, Queers, Transgenders und so weiter in Teilen der Welt in den Rücken fällt, ja, indem sie irgendwie einen Kulturrelativismus predigt. Das ist, wir haben in unserem, in einem unserer Texte dazu eben auch oder an anderer Stelle auch mal gesagt, irgendwie, dass man Judith Butler eigentlich heute tatsächlich entwenden muss, denn mit dem, was sie über den Schleier oder den Hijab sagt, was sie über die Hamas oder die Hezbollah als Teil der weltweiten linken Bewegung zu sagen hat, das ist Dreck. Ne? Da müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden. Ne? Das ist wirklich Verrat an allem, wofür sie mal irgendwie gut gefunden worden ist. Ne? Also das ist keine lange Sache. Man kann bei Judith Butler sicherlich ein paar Momente entwenden, und das ist sicher auch etwas, was in der Queer-Bewegung eingegangen ist, nämlich erstmal das Moment der Praxis, dass Geschlecht nicht einfach vom Himmel gefallen ist, also auch gerade gegen bestimmte identitätsfeministische Momente in der zweiten feministischen Bewegung, wo gemeinsam dann bei Vollmond menstruiert wurde, oder denken wir nur an diese Teile der westdeutschen und Westberliner Frauenbewegung, die ihren Antisemitismus dann eben feministisch begründet haben, dass sie sozusagen das Judentum als Anfang des Elends der monotheistischen Religion und damit des Patriarchats und so weiter kritisiert wäre zu viel. Also denkt euch selber ein Wort aus, was sie da eigentlich gemacht haben. Sozusagen, das war das Befreiende an Judith Butler, dieses Moment von Geschlecht wird hergestellt. Es wird durch alltägliche Praxen, es wird durch sozusagen im Alltag immer wieder sozusagen hergestellt. Letzten Endes ist das natürlich aber ein sprachidealistisches Teil, was sie letzten Endes stark macht. Und dagegen wäre, und das ist sicherlich einer der Gründe, dass wir durchaus als in den 90ern irgendwie durchaus interessierte Butler-Leserinnen heute eben eine Einführung in den Feminismus letzten Endes auch über, oder in erster Linie eben auch über die Frage der geschlechtlichen Arbeitsteilung, der gesellschaftlichen Gesamtarbeit, die Frage des Verhältnisses zu so einer Kategorie wie Natur, ohne die zu hoch zu halten, natürlich, wie wir auch gesagt haben, aufziehen. Natürlich ist es großartig irgendwie, dass es Queerbewegungen gibt, aber wir wissen auch, dass der Mummenschanz von Pink Silver Blocks und so weiter auch nicht über das Niveau über Clowns gegen Globalisierung hinauskommt. Ich sage das jetzt mal so hart. Und sozusagen eigentlich das hintergeht, was sozusagen an Butler tatsächlich vielleicht nochmal produktiv zu entwenden, also auch gegen sie in Gebrauch zu nehmen wäre. Ist das so ausreichend für dich als Antwort? Also ich würde es nochmal anders sagen. Also ich glaube, der Punkt, wo ich dann queer kritisieren würde, wäre der, wo in der Queerbewegung auf fast ähnliche Weise, wie wir es halt an der Mainstream-Gesellschaft gezeigt haben, so eine Art Negation dessen, quasi des, des Materiellen ist. Also wo so getan wird, als wäre alles egal. So, als könnte man sich einfach definieren und dann wäre es anders. So, also ich fände es schön, wenn es so wäre, aber also so ich wäre dann kritisch dem gegenüber, weil ich das als Lüge empfinden würde, sozusagen, was über die herrschenden Verhältnisse halt hinwegtäuscht. So. Und letzten Endes, also ja, kunstreich, ne? Zum Beispiel versucht in seinen Texten auch, also stark auch gegen Butler, aber durchaus nicht unkundig ihren Texten gegenüber, auch immer wieder zu zeigen, dass zum Beispiel ihr Verhältnis irgendwie zu, meinetwegen der ja, dem schrecklichen Sterben irgendwie so vieler schwuler und queerer Menschen in den USA oder woanders auch zu Beginn irgendwie der AIDS-Pandemie, muss man ja eigentlich sagen, dass auch da ihr Verhältnis eigentlich kein empathisches ist. Ne? Also man muss tatsächlich, glaube ich, nochmal durch die Kritik durchgehen, was da wirklich von ihr zu gebrauchen ist, ne? Insbesondere unter der sozusagen sehr praxisorientierten deutschen Rezeption. Ja, und vielleicht Queers waren historisch irgendwie gerade die Leute, denen es wirklich dreckig ging, waren die Leute, die am meisten auch durchgekämpft haben in der Schwulen- und Lesbenbewegung, also der Riot von Stonewall, ja, das waren die Leute, die auf der Straße gelebt haben. Ne? Das waren irgendwie Leute, die sich unter elendigsten Bedingungen verkaufen mussten oder sonst wie auf der Straße überlebt haben. Ne? Reden wir von diesen Queers und reden wir nicht so von einem, also reden wir davon, was durch was irgendwie Leute durchgehen mussten, um irgendwie als Queers überleben zu können, und reden wir nicht von einem Konzept, was halt auch irgendwie mittlerweile, ja, weiß auch nicht, irgendwie, ich will es nicht zu sehr denunzieren, aber was sozusagen irgendwie mittlerweile irgendwie fast so ein bunter, kreativer Widerstand ist, irgendwie wie die meisten linken Praxisformillusionen. Also es wird auch den Leuten nicht gerecht, auf die man sich bezieht, finde ich. Also noch mal was dazu. Die Gesellschaft, die wir kritisieren, ist halt so eingerichtet, dass sie die ganze Zeit Frauen und Männer herstellt. So, das ist das, was wir noch mal unter anderem zeigen wollten. Und dass es quasi Biografien gibt, wo sich Körper und Identitäten dem entgegenstellen, wäre hochzuhalten. So, es ist nur quasi leider in den meisten Fällen so, dass alle Menschen, also sozusagen nicht nur in ihren Pässen, sondern auch in ihrem Subjektsein zu Frauen und Männern gemacht werden, zu einem von beiden. So. Und das klappt mal da besser und mal da schlechter, aber es ist auf jeden Fall bisher unmöglich für die herrschende Gesellschaft, überhaupt jemanden als Mensch quasi zu denken, der nicht Mann oder Frau ist. Und das ist quasi das Zwangsverhältnis, was wir kritisieren. So. Oder um es mit einer vor vielen Jahren mal irgendwie von Leuten aufgeschriebenen kleinen Definition zu sagen, Kommunismus wäre sozusagen die Bewegung der Aufhebung von Kategorien, in denen man schwarz-weiß, Mann, Frau oder ähnlichen Quatsch sein muss. Aber wie gesagt, das lässt sich eben nicht nur von sozusagen dem Punkt aus, dass man sich so oder so definiert oder so und, oder so gemacht wird, herzufassen, sondern tatsächlich immer nur im natürlich leiten irgendwie an dem, was man sein muss, aber auch irgendwie in der Hoffnung sozusagen, dass dieses Leiten eben in unterschiedlichsten Bereichen sich zusammentut und zu einer materiellen Kraft wird, die wirklich diese Verhältnisse aufhebt. Haben wir alle tot geredet? Nee, ah, noch nicht, okay. Thank you. Wir haben ja, glaube ich, schon vorhin in dem Vortrag an einer bestimmten Stelle gesagt, was eigentlich so das mit dem Feminismus auf sich hat, dass er eben ein kollektives Werkzeug sein könnte derjenigen, die unter dem, was sie sein müssen, leiten, beziehungsweise feststellen, dass eben die Geschlechterordnung irgendwie ein zentrales Moment ist, irgendwie der Gesamtscheiße, so ganz einfach. Wenn wir jetzt über den Klassenbegriff reden wollten und dies nicht tun wollen, indem wir, wie das ja mittlerweile irgendwie in der Multi-Oppression-Theorie so alles sauber nebeneinander sortiert ist, tun wollten, dann wäre wahrscheinlich erstmal festzustellen, genauso wie es wahnsinnig viele Frauen gibt, ja, und das ist alles erstmal noch nichts, was irgendwie den Feminismus befördert, solange es nicht welche gibt, die da raus wollen, jetzt mal so ganz platt gesagt. Das ist natürlich auch bei denjenigen, die zu den größeren Teil der Menschheit gehören, die weder über ihre Lebenszeit noch über ihren also weder über ihre gesellschaftliche Raumzeit verfügen können, noch über irgendwelche Mittel, mit denen sie sozusagen ihrer Bedürfnisbefriedigung nachkommen können, dass die reine Existenz einer großen Mehrzahl der Weltbevölkerung in dieser Situation erstmal auch noch gar nichts ist. Also das kann regressiv, progressiv, was auch immer alles sein. Also ich glaube, dass wenn man jetzt anfangen wollte, über Klasse zu sprechen, dann wäre das Klasse tatsächlich erstmal überhaupt ein Punkt der Auseinandersetzung. Also etwas, was ich überhaupt erstmal wieder herauszubilden hätte entlang von Bewusstseinsschüben, also nicht im Sinne einer Erziehungsdiktatur, aber im Prinzip erstmal überhaupt wahrscheinlich eine Sprache erstmal zu finden, die das, was es in so eine Form überhaupt bekommt, dass es überhaupt erstmal ein Gegenstand der Auseinandersetzung werden kann. Also das ist jetzt gerade ganz wenig, was ich dazu sage, weil ich tatsächlich so ein bisschen fürchte, man würde jetzt irgendwie tatsächlich anfangen, irgendwie die Sachen sauber segmentiert nebeneinander zu basteln. Und das, dann ist vielleicht, wie du gesagt hast, dann auch so einfach nicht der Ort dafür. Also in der Outside oder bei vielen anderen Ansätzen wie Andrea Truman oder auch jetzt meinetwegen bei Karina Koretzki, ohne dass da jetzt explizit immer von Klasse zu reden gesprochen würde, geht es ja erstmal darum, in den verschiedenen materialistisch-feministischen Ansätzen erstmal überhaupt über das zu reden, was sozusagen Bewusstseinsmomenten und damit auch hoffentlich irgendwann einer bewussten Praxis der Aufhebung, was dem alles im Wege steht. Und wahrscheinlich muss man sich damit erstmal gerade beschäftigen. Also ich glaube, dass mit dem Feminismus irgendwie mit dem Klassenbegriff zusammenzubringen, da sperrt sich halt immer irgendwas im Begriff. Also wo sozusagen eine Kritik der Warengesellschaft mit Marx noch relativ einfach funktioniert, passiert irgendwas, wenn man versucht, das dann aufs Geschlechterverhältnis anzuwenden. Und deswegen ist, glaube ich, ganz häufig das, was wir oder andere Leute, die ich auch gerne lese oder höre oder so, zum Feminismus zu sagen haben, von eher poststrukturalistischen Theorien beeinflusst. Und sozusagen, dass es gibt irgendwie so eine Art Lücke dazwischen, also die, wo sozusagen der Marxismus irgendwie diese Grenze hat, dass er das Geschlecht nicht zu fassen bekommt, selbst da, wo man ziemlich viel, also wie zum Beispiel in der Theorie von Roswitha Scholz oder so, ziemlich viel darüber sagen kann, wie das Geschlechterverhältnis im Kapitalverhältnis funktioniert, ist da drin zum Beispiel keine Subjekttheorie, die man aber immer braucht, sozusagen, weil es so funktioniert mit den einzelnen Subjekten. Und also ich glaube, man klaut sich da immer so Fetzen aus der Psychoanalyse und aus dem Poststrukturalismus, der dann aber wiederum meistens nicht die Möglichkeit hat, das Kapital zu kritisieren. So, und Also irgendwas funktioniert da auch immer wieder nicht. Und dann muss man immer mal wieder empirische Wissenschaft machen, also so und soziologisch sich angucken, wie es funktioniert. Sonst quasi erfährt man gar nichts über die herrschenden Zustände. Und also ich glaube, es liegt am Gegenstand, dass das so ist. Und dass es auch immer wieder neu das Problem gibt. Und also dieses mit dem Poststrukturalismus und dem Marxismus, damit tun wir auch schon so 20 Jahre rum. Und es ist jetzt nicht so, als würden wir kurz das Projekt beschreiben und dann übernächsten Monat mal anfangen und dann nächstes Jahr treffen wir uns und dann stellen wir euch die Ergebnisse vor. Also irgendwas sperrt sich da scheinbar. Wir haben uns ja in dem, wir haben uns ja in dem Vortrag eben an einer Stelle positiv auf Kurt Lux bezogen, genau entlang also auch Fragestellungen, wo wir da, wo sich eben im klassischen sagen wir nicht Marxismus, Materialismus irgendwie entlang des Projekts der kritischen der Kritik der politischen Ökonomie und gerade auch in den Vorarbeiten dazu, wo sich vielleicht erstmal ein Menschenbild irgendwie vielleicht auch finden ließe, was beispielsweise in Pariser Manuskripten von Marx oder so wäre, also wo man überhaupt mal ansetzen könnte, irgendwie erstmal so über den Menschen zu reden, dass er also wo ein Moment wäre, irgendwie da rauszukommen. So, wir haben es aber sowohl, wenn wir über Klasse sprechen wollen, wie wir über Frauen oder den Feminismus sprechen wollen, haben wir es eben auch mit unglaublichen Ungleichzeitigkeiten, also auf der Ebene des fertigen Weltmarktes, ne, haben wir es mit ständigem Vor- und Zurück zu tun. Ne? Wir haben ja ein Beispiel genannt, meinetwegen bezogen auf Osteuropa. Ne? Wir haben es irgendwie heute mit Verhältnissen in Teilen der Welt zu tun, wo eine lesbische Kolonne Durruti was ausgesprochen Wünschenswertes wäre, ne, die mit einer wahnsinnigen Gewalt erstmal vorgehen würde. Ne. Wir haben es irgendwie mit Momenten zu tun, wo internationale Unternehmen irgendwie gerne Queer-Leute nehmen, weil die sich weniger um Kinder kümmern müssen beispielsweise, irgendwie aufgrund ihrem subjektiven So geworden sein, meinen vielleicht, wie auch Frauen, mehr bringen, mehr leisten zu müssen. Ne? Wir haben es also irgendwie mit den unterschiedlichsten Schichtungen und Segmenten zu tun, also wo wir sozusagen eine Klassenanalyse der Geschlechterordnung überhaupt eigentlich erstmal anfangen müssten. Also ich könnte erstmal hauruck materialistisch darauf reagieren und sagen, in der Scientific Community ist die Verdrängung der eigenen Lage erstmal Voraussetzung dafür, dass man das tun kann, was man tut. So, ne? Das wäre aber so hautruf und schlussmäßig. Ne? Vielleicht ist es in der Scientific Community, wo irgendwie die Leute von 6-Monats-Verträgen zu 6-Monats-Verträgen hangeln, eigentlich ähnlich wie in der radikalen Kunst. Man möchte sozusagen irgendwie die nächste Einladung zur Ausstellung irgendwie sich nicht verderben. Das wäre so die Hautruf- und Schlussmaterialismus-Theorie dazu. Das Verhältnis zum Poststrukturalismus sollte man vielleicht so gestalten, wie die das mit uns machen. Sie berauben uns, also sie, was sie ablehnen, ist ein Begriff von gesellschaftlicher Totalität. Und was sie machen, ist im Grunde genommen anhand des historischen Scheiterns und der historischen Fehler und Schwächen sozusagen an bestimmten Stellen was rauszubrechen und daraus halt irgendwas Neues zu basteln. Kann man auch machen, freies Land. Ne? Vielleicht sollte man damit genauso mit ihnen umgehen, wie sie das mit uns machen. Und der Vorhang nicht immer runterrasseln, wie man das von Chrysis oder vielen anderen wertkritischen Formationen, die ab den frühen 90er Jahren relevant geworden sind, es tun, nämlich immer, wenn jemand Poststruck sagt, irgendwie sozusagen das Weihwasser und das Kreuz irgendwie rausholen. Man sollte es vielleicht so ein bisschen als den Popanz vielleicht auch so ein bisschen als insofern ernst nehmen, dass irgendwie diese Sachen dort brillieren, wo man selber irgendwie Schwächen oder Lücken hat, und sollte sich da vielleicht einfach auch dann die paar Ergebnisse, die es da geben kann, auch rausbrechen, um sie dann eben in einen Begriff der Totalität einzuspeisen. So, das beantwortet jetzt deine Frage vielleicht nicht ganz, wäre aber so vielleicht sagen wir mal entspannteres Vorgehen als viele Butler-Kritiken, die meinetwegen jetzt als antideutsch gebrandeten Wertkritik kommen, ne, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Ein doofes Bild, ne? Aber mir fällt gerade kein anderes ein. Man sollte irgendwie sich halbwegs bewusst dessen sein, an welcher Stelle man im Feld ist, wo man wie kämpft und wo man eben auch bestimmte Sachen des Gegners entwenden kann. So, sonst mauert man sich halt in der Ecke ein. So, die Frage, warum sozusagen im universitären Bereich eher der Sprachidealismus stark ist. Ich weiß nicht, ob jemand von euch vor ein paar Wochen so ein Dossier von Georg Seslin gelesen hat in der Jungle World. Es hat natürlich auch was mit der objektiven Ohnmacht zu tun, ne, wo man auf dem Feld der Sprache, der Sprachregelung, des Sprachidealismus immer noch Verschiebungen herstellen kann, also ohne dass es irgendeine Relevanz hätte, sich trotzdem aber ein bisschen Gefühl von Handlungsfähigkeit auch noch zusprechen zu können. Ah. Wie auch immer, ne? Also ihr habt ja gesehen, dass wir in unserer Ankündigung Einsteigerinnen-Level auch versucht haben, auf der Höhe der Zeit alle möglichen, wir meinen alle oder so, Zeichen irgendwie einzubauen. Nicht, dass man, das geht auch nicht darum, alles lächerlich zu machen, aber tatsächlich scheinen irgendwie die Fragen, diese Fragen mittlerweile irgendwie wichtiger geworden zu sein als die reale, ja, das, worauf es sich eigentlich bezieht. Also das, was wir vorhin über sozusagen die praktische Anwendung von sowas wie Butler oder Queer Theory in so Queer-Kreisen gesagt haben, das wäre eigentlich eine andere Kritik als die, die man hätte an diesem Universitären, was du gesagt hast. Also eigentlich sind das sogar Gegensätze, würde ich sagen. Also an der Uni funktioniert es so, dass der Körper komplett rausgenommen wird. Also tatsächlich das passiert, was Butler vorgeworfen wurde, weswegen sie dann ja ihr zweites Buch geschrieben hat, oder das zweite Buch, mit dem sie bekannt geworden ist. Bodies That Matter. Und die Personen, die da diese Sprachwirklichkeitskritik machen, sich rausnehmen davon. Also würden sie sich mit reinnehmen, würde eigentlich was passieren, was durchaus spannend sein könnte oder auch mal spannend war, bevor es sozusagen abgetrennt war und quasi positive Wissenschaft werden konnte. Und ich glaube, das liegt daran, weil es, also es ist positive Wissenschaft geworden, weil es positive Wissenschaft geworden ist. Also sozusagen die Personen, die es gemacht, angewendet haben, haben sich selbst da rausgenommen. Also die sind dann halt, ne, so Christina Schröder-Personen, die zu Hause halt eine total klassische Familie haben und eine tolle Uni-Karriere hinlegen und sozusagen dann auf der Höhe der Zeit Butler zitieren können. So, und das hat keinerlei Rückwirkungen auf das, wie sie ihr Leben wahrnehmen oder sowas. Und das wäre eigentlich das Gegenteil von dem, wo du vorhin gesagt hast, dass quasi die Praxis sozusagen sich verselbstständigt. Und also da ist es ja eigentlich eher so, dass das so getan wird, als wäre das schon erreicht, weil es den Wunsch gibt, dass es so sein möge sozusagen. Und an der Uni ist es ja eigentlich eher so, dass sie die ganze Zeit denken, ja, also sie sind sozusagen fast wie Gegensätze, die jeweils, wo man jeweils den Eindruck hat, dass die denken, sie bewegen total viel, und von außen betrachtet wirkt es so ein bisschen wenig. Und also dagegen könnte man aber tollere Sachen schon mit Butler machen, finde ich. So, also gehen würde das bis zu einem bestimmten Punkt. An vielen Unis ist es jetzt ja so, dass Männer die Frauenbeauftragtenstelle bekommen, weil die nicht mehr diskriminierend sein dürfen. Also es ist eigentlich, also ja, habe ich mir noch nicht quasi in Prozentsätzen angeguckt, das ist aber sehr lustig. Es passiert nämlich an mehr Stellen jetzt schon. Also das ist eine ziemlich tolle Errungenschaft dann. Genau. Also ist deutlich geworden, oder? Weil sie nicht mehr diskriminierend sein dürfen und deswegen Frauen nicht bevorzugen dürfen, weil das ja diskriminierend wäre. Also es darf nicht jemand wegen seines Geschlechts eingestellt werden. Danke euch. Ja.